Kapitel 4 Der Prinz. Clara hat immer noch die Hände vor den Augen. Der Rauch und das Geräusch sind jetzt weg. Alles ist ruhig. Vielleicht kann ich jetzt die Augen wieder aufmachen, denkt sie. Langsam nimmt sie die Hände vom Gesicht und macht die Augen auf. Sie schaut sich um und ist sehr überrascht. Träume ich? Denkt sie. Ich bin nicht mehr im Wohnzimmer. Wo bin ich? Das ist Zauberei. Clara ist nicht im Wohnzimmer. Sie befindet sich in einem Zauberwald mit vielen Bäumen. Überall liegt Schnee und hoch am Himmel scheint der Mond. Sie sieht einen Schlitten mit zwei Pferden. Die Pferde sind weiß. Ein Junge sitzt auf dem Schlitten. Er ist sehr schön. Hallo, Clara, ruft er. Woher weißt du meinen Namen? Fragt Clara. Der Junge lächelt. Wer bist du? Fragt Clara. Weißt du das nicht? Sagt der Junge. Oh, Clara, der Fluch ist gebrochen. Ein Fluch? Sagt Clara. Ich verstehe nicht. Ich bin ein Prinz, sagt der Junge lächelnd. Ein Prinz? Fragt Clara sanft. Genau, ich bin ein Prinz, erklärt der Junge. Manchmal spricht der Mausekönig einen Fluch gegen jemanden aus. Nur die Liebe kann den Fluch brechen. Sie schaut ihn sich gut an. Dann sieht sie sich seine Kleider an. Sie sind sehr schön und teuer. Plötzlich ruft sie. Ich kenne dich. Du bist der Nussknacker. Mein Nussknacker aus Holz. Genau, antwortet der Prinz. Und jetzt werde ich nie mehr ein Nussknacker sein. Deine Liebe hat aus mir einen Prinzen gemacht. Deinen Prinzen. So überrascht ist Clara, dass sie nicht sprechen kann. Sie schaut zu dem Prinzen und lächelt. Ich danke dir, dass du den Fluch gebrochen hast, sagt der Prinz. Ich möchte dich jetzt zu meinem Schloss führen. Du hast ein Schloss? Fragt Clara erstaunt. Natürlich habe ich ein Schloss, sagt der Prinz. Ich bin der Prinz aus dem Land der Süßigkeiten. Das Land der Süßigkeiten, sagt Clara. Der Name von deinem Land ist wirklich sehr schön. Mein Land ist wunderschön, sagt der Prinz. Komm, setz dich neben mich auf den Schlitten. Ich werde dich ins Land der Süßigkeiten bringen. Clara steigt auf den Schlitten und setzt sich auf ein Kissen. Das Kissen ist gelb und sehr weich. Clara sitzt neben dem Prinzen. Und dann fliegt der Schlitten am Himmel durch die Nacht. Das ist aber aufregend, sagt Clara. Wir fliegen an dem Mond und an den Sternen vorbei. Kannst du das Schloss da unten sehen? Fragt der Prinz und zeigt mit dem Finger auf einen Palast. Neben dem Palast gibt es einen See. Ja, ich sehe das Schloss und ich sehe auch den See. Das Schloss sieht wie ein riesiger Geburtstagskuchen aus. Rosa, gelb, blau, grün, orange und braun sind seine Farben. Das ist das Schloss vom Land der Süßigkeiten, sagt der Prinz zufrieden. Es ist aus Zucker, Süßigkeiten, Schokolade und Pfefferminzstäbchen gebaut. Im Garten gibt es viele Überraschungen und sie haben alle eine magische Kraft. In diesem Land sind alle fröhlich. Märchenhaft, sagt Clara. Heute werde ich dir Gerhard vorstellen, erklärt der Prinz. Wer ist Gerhard? Fragt Clara. Er ist sehr wichtig für mich, sagt der Prinz. Er ist für mich wie ein Großvater. Ich bin oft nicht da und dann passt Gerhard auf das Schloss auf. Dein Schloss ist sehr groß, sagt Clara. Ja, es ist sehr groß, sagt der Prinz. Es hat 100 Räume. 100 Räume? Sagt Clara überrascht. In meinem Haus in Nürnberg haben wir nur 12 Zimmer. Sie steigen vom Schlitten. Es schneit. Überall tanzen Schneeflocken. Die Schneeflocken tanzen um uns herum, sagt Clara. Wie schön! Clara und der Prinz stehen jetzt vor dem Schlosstor. Das Tor ist sehr groß und rosa. Und es ist aus Zucker und Schokolade. 6 Affen stehen am Tor. Sie tragen eine Jacke. Die Affen begrüßen den Prinzen mit einem Lied. Hallo, meine Freunde, sagt der Prinz. Dankeschön für das Lied. Clara und der Prinz gehen in den Garten. An den Bäumen hängen Früchte aus Gold und überall klingt Musik. Die Blumen sind aus Schokolade und Süßkirschen. Sie spazieren einen Bach entlang. Das ist der Orangenbach, erklärt der Prinz. In diesem Bach fließt Orangensaft. Und es riecht auch so schön nach Orangen, sagt Clara. Und das sind Marmeladenbäume, erklärt der Prinz weiter und zeigt auf einige Bäume neben dem Bach. Das ist ein Baum aus Erdbeermarmelade und der andere da ist aus Aprikosenmarmelade. Meine Lieblingsmarmeladen, sagt Clara. Als sie zum Schloss zurückgehen, werden sie von einem Mann begrüßt. Seine Haare sind lang und weiß. Der Mann ist groß. Er trägt eine Jacke. Die Jacke ist lang und ihre Farben sind rot und gold. Willkommen zu Hause, mein lieber Prinz, sagt er. Alle freuen sich, dass der Fluch gebrochen ist. Der Mann schaut zu Clara und lächelt. Vielen Dank, Gerhard, antwortet der Prinz. Und jetzt feiern wir. Wir haben eine Aufführung für dich vorbereitet, sagt Gerhard. Wir haben Tänzer hierher gerufen. Sie sind sehr gut und ihre Kostüme sind wunderschön. Es gibt auch Musik. Und nun setz dich auf den Thron und viel Spaß.